Genosse Kim Jong-un richtete an die ausländischen Partei- und Staatschefs, die ihm im Zusammenhang mit den Überschwemmungsschäden im Norden von Bezirk Nordhamgyong Trosttelegramme geschickt hatten, die Antworttelegramme. Unter ihnen sind der erste Sekretär des Setka der KP Kubas und Vorsitzende des Staats- und Ministerrates der Republik Kuba, der Präsident der Demokratischen Volksrepublik Laos und Generalsekretär des Setka der Laotischen Revolutionären Volkspartei, der Präsident der Arabischen Republik Syrien, der Präsident der Demokratischen Volksrepublik Algerien und der Präsident der Demokratischen Bundesrepublik Äthiopien. In den Antworttelegrammen bedankte sich Kim Jong-un bei ihnen dafür, dass sie ihm im Zusammenhang mit den Überschwemmungsschäden im Norden der DVIRK Trost gespendet hatten. Weiter äußerte er seine Überzeugung davon, dass die Beziehungen der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen der DVIRK und ihren Ländern künftig weiterentwickelt werden und wünschte ihnen viel Erfolg bei der Arbeit.